Sie sind im Supermarkt. Was kosten die Kartoffeln? Liebe Kundinnen und Kunden, heute haben wir für Sie ganz besondere Angebote. Pizza mit Tomatenmark, Schinken und Mozzarella für nur 1,99 €. In unserer Obst- und Gemüseabteilung haben wir für Sie erntefrische neue Kartoffeln. Das 5-Kilo-Netz zum Sonderpreis von nur 2,15 €. Und für unsere kleinen Naschkatzen gibt's heute Kinderschokolade. Die Packung mit 24 Riegeln für nur 1,59 €. Greifen Sie zu! Sie hören jetzt den Text noch einmal.